Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts. Mann, wie die Zeit vergeht. Schon wieder 1 Uhr nachts und wir sind auch schon wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Ich stutze gerade so ein bisschen. Vielleicht hören die Radiozuhörer, da fällt das mehr auf, so ein kleines Rauschen im Hintergrund. Hört ihr das? Wir haben vergessen, die Klimaanlage auszumachen. Hier war es warm und wir haben vorhin die Klimaanlage angemacht. Da müssen wir jetzt durch. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, es geht los mit Elke. Elke ist 46. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Liebe Elke, weswegen hast du angerufen? Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass vor 3,5 Monaten mein Leben sich komplett geändert hat. Vor 3,5 Monaten? Ja, genau. Mein Mann hatte einen schweren Schlaganfall. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass ich ihn mir jetzt am Montag nach Hause hole. Ist ein sehr schwerer Pflegefall. Mhm. Wie ist sein Zustand im Moment? Ja, das ist also schwer zu sagen. Die rechte Seite ist total gelähmt und er kann auch nicht selbstständig sitzen, mhm. Er kann nicht sprechen, das Sprachzentrum ist komplett betroffen. Mhm. Ja, und der hat auch kein so normales Verständnis mehr, so wie es sein sollte. Wie meinst du das? Er antwortet nicht er gibt auch kein Zeichen, wenn ich ihn frage oder so. Dass er mal meine Hand drückt, auf Aufforderung meine Hand drückt oder so, das macht er nicht. Ach so, dir ist gar nicht so klar oder euch ist nicht klar, ob er noch ganz klar denkt. Ja, genau. Mhm. Der erkennt mich aber, mhm. Weil wir schon sehr lange zusammen sind, so lange verheiratet sind. Das heißt, er kann auch nicht mitteilen, wie er sich fühlt. Eben, ja, genau. Mhm. Das ist das Problem. Ecke, gehen wir mal die 3,5 Monate zurück. Warst du dabei, als der Schlaganfall ausbrach? Ja, das ist das ist nachts passiert, kurz bevor wir eingeschlafen, vorm Einschlafen. Und da habe ich ein komisches Geräusch neben mir gehört, so als ob er brechen würde, sich übergeben würde. Mhm. Und dann bin ich schnell einen Eimer holen geflitzt und dass ich zurückkam, habe ich das große Licht angemacht und habe gesehen, dass er nicht bricht, sondern dass er schon ganz apathisch guckt. Mhm. Und dass er so schon am Kämpfen war, dass er immer wieder umgefallen ist, mhm. So im Bett, ne? Er hat sich aufgerichtet und dann ist er immer wieder so zurückgefallen. Und und auf mein Ansprechen hat er überhaupt nicht reagiert. Mhm. Ja, und dann habe ich im Prinzip nur noch funktioniert und habe dann den RTW angerufen. Mhm. Ja, und dann kamen die eigentlich auch ziemlich schnell, innerhalb von 5-6 Minuten waren die da. Genau, in so einem Fall kommt es ja wirklich auf Minuten an. Ja, genau, aber das das ist wie so, als wenn man, mit der Hand so Wasser in der Hand nimmt und das rinnt im Prinzip weg. Mhm, das kannst du nicht aufhalten. Was hat man dann mit ihm gemacht? Ja, dann hat man ihn kurz untersucht und den Blutdruck, so diese ganzen normalen Maßnahmen. Es waren nur 2 Sanitäter. Die haben auch keinen Arzt hinzugerufen, weil für den war es eigentlich schon fast klar, dass es ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung ist. Mhm. Aber er ist dann schnell ins Krankenhaus gekommen? Er ist dann schnell in die Uni gekommen. Ja, innerhalb von einer knappen Stunde war man dann in der Uni, dann wurde er untersucht. Ja, und dann sagte man mir halt, dass es ein großer Schlaganfall ist. So lange hat das gedauert, bis ihr in der Uniklinik wart? Ja, ja. Weil ihr weit weg wohnt, oder? Wenn ich jetzt in die Uni fahre mit dem Auto, sind ungefähr 20 Minuten. Mhm. Ja. Aber der wurde hier im Prinzip auch nochmal untersucht und diese diese Abläufe, die die haben, diese Vitalfunktion kontrolliert und. Glaubst du, dass da zu viel Zeit vertrödelt wurde? Ich glaube nicht, dass da viel hätte gerettet werden können. Mhm. Weil das im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die linke Schlagader am Hals halt zu war. Mhm. Deswegen hatte im Prinzip keine Blutzufuhr und keinen Sauerstoff mehr in diesem Gerät. Ja. Was hat man dann in der Klinik mit ihm gemacht? Ja, dann waren die ganz normale Untersuchung. Das war nachts gewesen und dann wurde im Prinzip so alle 2 bis 3 Stunden ein CT gemacht, Computertomographie von dem Gehirn, von dem Kopf, um zu kontrollieren, ob das Gehirn anschwillt. Das passiert halt bei diesen Schlaganfällen. Ja, und dann wurde im Prinzip schon in der kommenden Nacht eine Not-OP durchgeführt und dann wurde die linke Schädeldecke entfernt. Ah ja, ich weiß, man entfernt dann die gesamte Schädeldecke, legt die irgendwie in ein Kühlfach. Ja, genau, richtig. Und wartet ab, bis das Gehirn wieder abgeschwollen ist. Ja, richtig. Und wie lange hat dein Mann mit diesem offenen Kopf gelegen? Der ist immer noch offen. Der ist immer noch offen. Ja. Wie sieht das Problem? Ja, das Problem ist, die haben mir das erklärt, normalerweise ist so in diesen Leerräumen im Gehirn das Wasser und das können die ablassen. Also das können die ablassen durch einen Schlauch mit einem Schlauch durch den Magen, in den Magen rein. Mhm. Aber das ist bei ihm, das kann man bei ihm nicht machen, weil in dem Gewebe das Wasser ist, weil das wie so ein Bluterguss ist. Ja, wie sieht das auf dem Kopf aus? Ja, das ist so verformt, ne? Also hier unten überm Ohr ist so eine Wölbung, dann ist das im Prinzip, dass das Gehirn im Prinzip hier so drüber steht und dann wie drüber steht, Haut ist da. Ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Die Haut, die Kopfhaut ist ja wieder drüber gezogen worden und genäht worden. Aber das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwie was kaputt macht. Richtig. Ja. Bei der Physiotherapie, wenn er dann im Rollstuhl sitzt, dann wird auch ein Helm angezogen, damit er sich da nicht in den Kopf stößt und dass da nichts passiert. So, jetzt kommt er nach Hause und ist ein Schwerstpflegefall. Richtig. Bist du alleine oder leben noch Kinder im Haus? Oder ja, meine Kinder, die leben noch, 2 Kinder leben noch im Haus. Ich habe 3 Kinder, aber meine 2 Söhne, die sind noch hier. Mhm. Ja, die stehen auch voll hinter mir und helfen mir. Und wie ist das jetzt für dich, für euch, deinen Mann, den Vater nach Hause zu bekommen? Das ist jetzt ein anderer Mensch und wahrscheinlich wird er nie wieder der sein, der er mal war. Ja. Und es kommen sehr schwere Zeiten auf euch zu. Wie ist das für euch? Wie empfindet ihr das? Ja, also in erster Linie muss man das jetzt hinnehmen, so wie es ist. Mhm. Ich habe auch gelernt, so diese Floskeln, so, ach, das wird schon wieder. Mhm. Das trifft überhaupt nicht zu. Das ist wirklich, ja, Mist, wenn man sowas sagt. Das wird halt nicht wieder so, wie es vorher war. Was haben dir, du hast doch wahrscheinlich auch sehr oft mit Ärzten gesprochen. Ja. Was für eine Prognose? Nein, nichts. Genau, das ist es. Die geben keine Prognosen ab. Auch nicht ein bisschen? Nee, gar nicht. Weil die entwickelt sich jeder, entwickelt sich ganz anders oder heilt ganz anders ab. Ich habe, weiß nicht, in meiner Verwandtschaft wurde dann gesagt, ja, der hatte auch einen ganz schwer, der kann heute wieder sprechen, der hatte auch einen und die kann heute wieder laufen. Alle Varianten, das stimmt schon. Richtig, ja. Kam er denn, er war im Krankenhaus, eine Reha und jetzt nach Hause? Oder vom Krankenhaus nach Hause? Nein, der war jetzt 2 Monate in der Reha. Mhm. Genau. Hast du den Eindruck gehabt, dass in der Reha leichte Fortschritte gemacht wurden? Ja, doch, also in den letzten 14 Tagen, muss ich sagen, da hat er schon leichte Fortschritte gemacht. So, das ist ja hoffnungsvoll. Ja, schon, ja. Es wäre ja so schön auch für euch, wenn ihr euch irgendwie mitteilen könntet. Ja, Problem, ja. Oder wenn du mitbekommen willst, er versteht dich richtig. Ja. Oder ja, genau, er schaut immer nur apathisch. Ich rede ja auch ganz normal mit ihm. Also ich war dann immer 2-mal in der Woche da gewesen. Mhm. Und an meinem Wochentag, damit ich so diesen Wochenbetrieb mitkriege und dann sonntags. Wirst du das jetzt ganz alleine machen mit deinen Kindern? Nein, also das schaffe ich nicht. Mhm. Mir wurde angeboten eine 24-Stunden-Pflege für zu Hause. Ja, und das habe ich natürlich angenommen. Ja, der natürlich. Hat, ja. Genau. Der hat ja auch so eine Trachealkanüle noch im Hals. Was ist das genau? Das ist, dadurch atmet er. Mhm. Und das unten an dieser Kanüle ist ein Ballon aufgeblasen. Mhm. Wenn er dann abhustet, Schlamm abhustet, dann rutscht er auch oder aspiriert er den nicht mehr in die Lunge. Mhm. Ja, ja, ja. Ne? Und das wird halt durch diesen Ballon aufgehalten. Mhm. Und das muss auch regelmäßig abgesaugt werden. Und das das schaffe ich nicht alleine. Ja, das bin ich, ja. Ach Elke, das tut mir wirklich leid für dich und ihn und für eure Familie. Weil jetzt ist wirklich das Leben anders. Das ja. Leben ist komplett verändert. Komplett, also das und hat sich gedreht. Von einer Sekunde quasi ja, auf die andere. Ja, das ist das Problem. Ja. Das, du kannst das nicht aufhalten. Mhm. Wenn einer fällt oder blutet oder so, da kannst du was drauflegen und das kannst du aufhalten. Aber das kannst du nicht aufhalten. Es bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, und ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass er Fortschritte machen wird. Es gibt wirklich sensationelle Verläufe nach Schlaganfällen. Ja, es gibt, du weißt es. Mhm. Das kann man wirklich nur die Daumen drücken und hoffen, dass sich das bei euch genauso entwickelt. Ja. Seid ihr denn weiter auch gut medizinisch betreut? Ja, also sehr gut. Ja, ja, genau. Ich habe auch Glück gehabt mit dem Hausarzt. Der hat ja, das Problem ist, wir hatten auch keinen festen Hausarzt gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe so ein Glück, dass er sich wirklich sehr bemüht und ganz viele Ideen hat. Und das funktioniert sehr gut. Liebe Elke, wir drücken alle die Daumen und wünschen deinem Mann von Herzen alles Gute und dass er peu à peu jetzt wieder den Weg zurückfindet ins Leben, dass er ein annähernd normales Leben wieder irgendwann führen kann. Ja. Wir wünschen es von Herzen. Vielen Dank. Alles, alles Gute, Elke. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Jetzt hört ihr es übrigens nicht mehr, weil mein Redakteur, der Christoph Gottscharte, war hier drin und hat die Klimaanlage runtergedreht. Jetzt ist alles wieder ganz still, wie sich das hier gehört. Hier ist Matthias. Matthias ist 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Matthias, um was geht's bei dir? Ganz großer Kontrast zu dem Thema vorher. Bei mir ist es die Liebe zu einem Filmcharakter. Die Liebe zu einem Filmcharakter? Ja. Also nicht zu einem Schauspieler? Nein. Also es geht um einen Charakter in einem Animationsfilm. Ach so, in einem Animationsfilm. Was ist das für ein Animationsfilm? Das ist der Animationsfilm Drachenzähm leicht gemacht. Muss man den kennen? Meiner Meinung nach schon, ja. Ja, natürlich. ich kenne ihn nicht, wahrscheinlich vielleicht viele Leute auch nicht oder einige auch nicht. Erzähl mal, was das für ein Animationsfilm ist. Also es ist ein sehr schöner Animationsfilm. Die Hauptrolle hat ein kleiner Junge und ein großer Drache. Mhm. Und dieser Drache ist halt so meine große Liebe, sage ich jetzt einfach mal. Und der gehört zu mir. Okay, das ist aber kein Film für Kinder. Das ist ein Kinderfilm. Ein Kinderfilm. Der ist freigegeben ab 6 Jahren. Und wie lange, also, wann hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen? Das war am 28. März 2010 um 19 Uhr. So. 2010, das ist noch gar nicht so lange her, da warst du kein Kind mehr und trotzdem hast du den Film gesehen. Also ich war 19. Ja, da bist du kein Kind mehr. Ja, und ich wollte den Film, also eigentlich wollte ich den Film nicht sehen, aber ich hatte jemanden eingeladen und habe den Film mitgeguckt. So, jetzt erzähl uns bitte, was mit diesem Drachen los ist, dass du so verknallt bist in diese Idee, die dahinter steckt. Das ist ganz spontan passiert. Ich saß in dem Film und dachte, das ist es jetzt. Und ich hatte einfach ein ganz anderes Gefühl, als ich den Drachen zum ersten Mal gesehen habe. Und ich stand halt einfach da, beziehungsweise ich saß da und habe mir gedacht, ja. Und ich habe mir auch direkt in dem Moment eine zweite Karte gekauft und habe den Film gleich nochmal geguckt. Okay. So, aber du gehst davon aus, dass es viele Menschen gibt, die den Film nicht kennen, und ich kenne ihn wie gesagt, auch nicht. Jetzt erklär mir bitte, was an diesem Drachen, an dem Charakter dieses Drachen so toll ist. Der Drache ist irgendwie freundschaftlich. Also es ist einfach die Situation, dass er jemanden versteht ohne Worte. Mhm, mh. Also man sieht ihn und man versteht ihn, ohne dass man Worte gebraucht. Mhm. Also ohne, man sieht ihn und er sieht, man sieht, dass er freundlich ist, man sieht, dass er gerade schlecht drauf ist, man sieht, dass er anders drauf ist, als man eigentlich gerade in dem Moment erwartet. Man sieht, dass er gerade gut drauf ist und man kann sich auf ihn einlassen. Aber vom Charakter ist es ein guter Charakter. Es ist ein sehr guter Charakter. Ja. Ja, okay. Jetzt würde ich sagen, naja, okay, da hast du halt eine Figur gefunden, wie es tausende in Filmen irgendwie gibt, die nett ist, die toll ist, vielleicht auch beeindruckend ist. Aber wieso gebrauchst du dieses große Wort verliebt sein dafür? Dadurch, dass das Gefühl anders ist als zu allen anderen, was ich kenne. Es ist ähnlich wie zu meiner Freundin, die ich habe. Matthias, ich höre gerade, wir haben ein Bild. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir werden, ja, also jetzt sehen wir ihn. Ja, also wenn ich das beschreiben soll jetzt für die Radiozuhörer, ich kann das, weil der Monitor relativ weit weg ist, nicht so ganz gut sehen. Es sieht aus wie, so doll sieht er nicht aus. Also schön sieht er nicht aus, finde ich. Oder ist also er schön? Ich finde es sehr schön. So. Er hat was Katzenartiges. Ja, genau. Er sieht eher aus wie eine aufgeblasene Katze mit Flügel. Genau, es ist gar kein Drache, es ist eine Katze. Da muss ich recht geben. Also es ist etwas Katzenartiges. Grüne Augen, ne? Grüne Augen, teilweise auch wie Katzen, also diese Schlitzpupille. Ja, genau. Und einfach nur schön. Ja, also du findest ihn, abgesehen mal von dem Charakter, du findest ihn äußerlich auch schön. Ich finde ihn äußerlich schön, ich finde ihn auch attraktiv. Wenn es ihn gäbe, spinnen wir mal durch, es gäbe dieses Wesen wirklich, würdest du dieses Wesen gerne anfassen wollen? Auf jeden Fall. Würdest du mit diesem Wesen auch gerne kuscheln? Auf jeden Fall. Ha, jetzt muss man noch weiter fragen. Würdest du mit diesem Wesen auch gerne, du weißt schon? Ja, auf jeden Fall. Ach, du lieber Gott. Also, da gibt's keine Grenzen. Also, was hast du gerade gesagt? Als ich sagte, wir haben ein Bild, hast du gesagt, du liebst ihn so irgendwie wie deine Freundin? Ja. Das ist doch ein bisschen irre, oder? Also, ich sag mal, sie beide sind auf einer Ebene. Was sagt denn die Freundin dazu? Die hat mich zum Glück nachher kennengelernt, also sie wusste schon darüber Bescheid und sie sagt, ja okay, wenn du meinst, dass du das machen musst, dann machst du das halt. Es ist ja keine Konkurrenz, dadurch, dass er eigentlich nicht existiert. Aber trotzdem, jetzt ganz im Ernst, ich will das verstehen. Wie kann man eine animierte Figur aus einem Zeichentrickfilm? Nein, Zeichentrickfilm ist es nicht. Das Kind ist real in dem Film oder ist das auch ein Zeichentrick? Das ist alles Animation. Alles Animation, okay. Nicht wie real. Wie kann man eine solche Figur lieben oder verliebt sein? Das verstehe ich nicht. Das geht einfach. Also ich weiß auch nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert sehr gut. Und ich sag mal, ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Also dass man begeistert sein kann, dass man das irgendwie toll findet und Fan ist und so, das kann ich alles verstehen, aber ich komme nicht mit diesem Wort klar, muss ich ehrlich sagen. Also ich sag mal, ohne ihn gehe ich nicht aus dem Haus. Mhm. Also er ist immer dabei, egal wo ich hingehe, ob das jetzt eine Party ist, ob das jetzt in Gedanken. Ein Geschäftstermin ist. Nein, er ist dabei. In Gedanken? Also, nein. Nein! Also nein. Es gibt ihn auch als Figur. Ich habe da Figuren, verschiedene, ich habe Plüschtiere, ich habe alles und ach das so. Ist immer dabei. Ach so, du hast immer diesen Drachen bei dir als Plüschtier? Ja. Und es, ja, also was ich dabei habe, hat mindestens 50 Zentimeter. Also wenn ich deine Freundin wäre, würde ich mich aber bedanken. Liegt der Drache auch mit bei euch, zwischen euch im Bett? Auf jeden Fall. Immer? Der ist immer dabei, also egal wo, egal wie, egal wann, der ist immer dabei. Aber es ist doch nur ein totes Plüschtier, Mann. Nein. Nein. Da kann keiner reinreden, das ist so. Der ist nicht. Der ist, solange der da ist, ist das in Ordnung. Also Matthias, solange du noch eine Freundin hast und in die Freundin auch sehr verliebt bist, bin ich da noch sehr entspannt. Wenn du jetzt nur fixiert wärst auf diese Figur, dann wäre ich sehr beunruhigt. Also das ist nicht der Fall. Also, ja gut, meine Freundin hatte jetzt letztes Jahr ein bisschen... Wir kennen uns seit diesem Jahr und was ich ihr letztes Jahr erzählt habe, da hat sie auch nur den Kopf geschüttelt. Mhm. Dadurch, dass ich halt keine Kinovorstellung vor ihm verpasst habe. Ich bin teilweise bis zu 1000 Kilometer gefahren, um eine Kinovorstellung zu sehen. Gibt es ja nur diesen einen einzigen Film oder mehrere Folgen? Also es gibt jetzt von dem Film gibt es zwei, also den ersten Teil und den zweiten und eine Serie. Okay. Wie oft hast du, na gut, die Serie, das sind ja wahrscheinlich viele Folgen, wie oft hast du schon gesehen? Also den ersten Teil um die 500 bis 600 Mal, den zweiten Teil um die 400 bis 500 Mal. Das ist ja wirklich der Mensch an sich ist ja ganz schön jeck. Wobei ich jetzt halt ehrlich dazu sagen muss, der Film hat, der zweite Teil hat 102 Minuten. Und wir sagen immer Leute, ja, ich bin verrückt. Und wenn ich dann sage, ja, wie lange spielst du Computer? Dann sagen sie so, ja, im Jahr so um die 20, 30 Tage, dann bin ich ja noch recht gut dabei. Du hast gerade gesagt, dass du den so oft, dass du die so oft gesehen hast, diese Filme. Ja. Hält dieses oft gucken bis heute an? Also guckst du jeden Tag irgendwas? Jeden Tag nicht, aber jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Und um die vier bis sechs Mal in der Woche mindestens. Das ist ja Wahnsinn. Hattest du vorher auch irgend so ein Fable? Nicht direkt. Also es gab welche, aber direkt nicht. Mhm. Also die haben sich stetig geändert, aber der ist jetzt seit 2010 da, also 5 Jahre. Also jetzt sind schon fast 6. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die pikante Seite dieser Geschichte kommen. Wir haben es ja gerade schon angedeutet. Ja. Du würdest ja gerne mit dem kuscheln. Ja. Und du kuschelst auch dann auch. Ja, und alles andere. Und alles andere. Ist denn dieser Drache ein Weibchen oder ein Männchen? Ja, er ist ein Männchen. Ein Männchen? Ja. Dann bist du also in Sachen Drachen schwul. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat denn dieser Drache auch einen Penis? Das kann ich nicht beurteilen, dadurch, dass ich das nicht direkt weiß, aber das wäre mir eigentlich relativ egal. Ach so, das ist dir egal. Ja. Aber zu Spaß haben. Wenn du onanierst, ja? Denkst du an ihn? Ja. Ach, das ist doch irre. Ich mache auch Animationen über ihn mit sowas. Echt, das machst du? Ja. Und das weiß deine Freundin auch? Ja. Und die sagt nichts? Also ich sag mal so, sie hat relativ wenig in der Hinsicht zu sagen, dadurch, dass sie das wusste, als wir zusammenkamen. Naja, hast du schon gesagt. Also ja. Das ist halt einfach die Situation und ich werde mir das auch nicht nehmen lassen. Also mir kann da keiner reinreden oder sonst irgendwas. Wir haben auch schon vielen Leute gesagt, du bist verrückt, aber ich sag mal, das ist für mich mein Leben. Also für mich ist es eine komplett fremde Welt, aber ja. Ich will das gar nicht bewerten, wenn das für dich und dein Leben so okay ist und gut ist und schön ist und du nicht die Bodenhaftung zur Realität verlierst, so will ich es mal sagen. Aber die verlierst du ja nicht, allein durch deine Freundin. Ich sag mal, das ist eine sehr schwierige Sache. Man verliert das sehr schnell, auch wenn man eine Freundin oder Freunde oder sonst irgendwas hat. Man verliert das innerhalb von Sekunden. Das dauert dann ungefähr so 3 bis 4 Wochen und dann kommt man zurück auf den Boden vielleicht, wenn man Glück hat. Also dann ist es wirklich pathologisch, wenn es so wird, dass man nur noch in Fantasiewelten lebt. Ich glaube, das ist für das eigene Leben, für die Psyche, für die Seele nicht zuträglich. Wenn es so eine Marotte ist, sagen wir es mal so, oder ein Spleen oder irgendwas Schräges, dann finde ich es völlig okay, aber wenn die Grenze überschritten ist, dass es ins eher doch Krankhafte geht, heikel. Also ich finde es, bei mir ist es krankhaft, aber man kann es unter Kontrolle bringen. Okay. Also es ist nicht die Situation, dass man jetzt sagt, man sitzt jetzt da drin fest und macht nur noch das, sondern man muss halt immer einen gewissen Bezug auf die Realität haben. Das heißt, arbeiten gehen, man muss seine rechtlichen Pflichten nachgehen, Rechnungen bezahlen oder sonst was. Also das läuft trotzdem noch. Allerdings, man lebt halt gedanklich immer noch in dieser Welt. Matthias, das war ein interessantes Gespräch mit dir. Ja, ich fand es auch sehr interessant. Was du uns erzählt hast. Ich biete dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Können wir gerne machen. Gut. Ein Mann, ein Wort, so machen wir's. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich zurück und dir danke ich für deinen Anruf. Okay. Alles Gute, dann Matthias. Dir noch einen schönen Morgen eigentlich. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, und hier ist jetzt als nächstes der Jonathan, 27. Hallo, Jonathan. Hallo, Domian. Hallo, Jonathan. Um was geht's bei dir? Es geht darum, ich habe mich mit einer Prostituierten angefreundet und die hat mir erzählt, dass ein Freier von ihr Kinder missbraucht oder damit geprahlt hätte, er würde Kinder missbrauchen. Ein Freier von ihr? Ja. Mhm. Und sie weiß nicht wirklich, ob sie ihn anzeigen soll, ob das eine gute Idee ist, weil sie kommt halt nicht aus Deutschland und ist sehr misstrauisch gegenüber der Polizei. Möchte eigentlich nicht da reingezogen werden, wirklich in so eine Geschichte. Mit Aussagen und Gericht und so weiter. Auch weil sie ja Angst hat, dass, also es ist eine Person, die Geld hat und auch irgendwie ein bisschen bekannt ist. Kennst du den auch? Sie hat mir gesagt, das ist ja. Bitte? Sie hat mir gesagt, ja, das ist ja. Und dir ist diese Person bekannt? Mir ist die Person bekannt, ja. Mhm. Kennst du den nur so, weil man den kennt, oder hast du den persönlich schon mal kennengelernt? Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kannte ihn auch vorher nicht. Also er ist nicht so bekannt, dass jetzt jeder sagen würde, ach ja, der. Mhm. Aber ist schon jemand, der Geld hat und auch... Und was genau weiß, meint sie zu wissen? Was ist es konkret? Also sie hat mir erzählt, dass er halt damit angeben würde, dass er ja Kinder missbraucht hat, hätte. Welche Kinder? Dass er dann Geld dafür gezahlt hätte, Kinder zu missbrauchen. Mhm. Und ja, auch, dass er Pornos gucken würde mit Kindern. Und warum erzählt er das einer Prostituierten? Das ist eine gute Frage. Glaubst du deiner Bekannten? Ja. Bist du auch Freier? Nein. Also was ist das für eine Freundschaft zwischen dir und dem Mädchen? Ja, ich engagiere mich, also ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen für gegen Prostitution engagiert. In der Hinsicht, dass ich einfach Geld gespendet habe und ja versucht habe, irgendwie meinem Bekanntenkreis halt die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Du hast Geld gespendet gegen Prostitution? Ja, es gibt Vereine, also Solvodi zum Beispiel, die sich dafür engagieren, halt, dass Prostituierte aussteigen können. Achso, für die Aussteigerprogramme, sowas. Genau, genau. Ah, ja. Und auch die versuchen, zu Prostituierten hinzugehen und halt denen eine Hand zu reichen. Woher kommt dein Engagement? Ich denke, am ehesten aus so einer religiösen Kraft. Aus religiösen? Also, dass ich das Gefühl habe, sozusagen, das ist ja keine gute Sache für den Menschen, da drin zu arbeiten. Mhm. Und auch, weil sehr viele Prostituierte es eigentlich nicht freiwillig machen, sondern ein Teil wird gezwungen und ein sehr großer Teil wird gezwungen durch die finanziellen Umstände, in denen sie leben. Wie hast du denn überhaupt Kontakt dann zu dieser Szene, sprich zum Beispiel auch mit dieser Frau, aufgenommen? Also ich habe immer die Artikel gelesen, die diese Vereine publizieren. Und da geht es halt wirklich zur Sache. Also wird darüber geschrieben, wie Frauen gezwungen werden mit miesesten Methoden. Und auch, was für ein Brainwash dahinter steckt, oft in der Prostitutionsszene. Mhm. Und ich habe gedacht, das passiert eigentlich hier ein paar hundert Meter weiter, irgendwie Tag für Tag werden da irgendwelche Frauen dazu gezwungen, vielleicht mit 60-jährigen Männern zu schlafen oder so, und die sind 18. Okay, du vergisst meine Frage nicht. Wie bist du an diese Frau rangekommen? Ja, ich bin so rangekommen, dass ich einfach dann das Gefühl hatte, du musst irgendwie da was machen. Also das kannst du irgendwie nicht ertragen, dass das passiert irgendwie in deiner Umgebung. Und dann habe ich einfach mir ein Bordell gesucht und bin da hingegangen und habe mit ein paar Mädchen gesprochen, so im Vorbeigehen. Also sie sitzen damals auf Stühlen. Aber haben die dich überhaupt ernst genommen? Haben die nicht gedacht, der ist ein bisschen verklemmt? Ich habe so ein bisschen als Freier getan. Also habe dann einfach mit denen so als Freier geredet, mehr oder weniger, aber mir schon dann eine ausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, mit der kannst du reden, irgendwie, die ist so drauf, dass du dich mit der gut verstehst. Und dann bin ich mit der ins Zimmer gegangen, hab die bezahlt und dann einfach in der Zeit mit ihr geredet. Ach so, du hast die normal bezahlt und aber mit ihr dann über die Thematik gesprochen. Richtig, und das ist diese Frau, über die wir jetzt gerade reden. Ja. Und, also ich habe das auch bei anderen gemacht, ja. Aber jetzt speziell auch bei der, ja. Mhm. woher nimmst du die Gewissheit, wie oft hast du dich mit dieser Frau jetzt schon getroffen? Dreimal. Dreimal. Woher nimmst du die Gewissheit, dass das stimmt, was sie sagt? Ich nehme das, also die Gewissheit ist für mich da, weil ich ein sehr offenes Gespräch mit ihr hatte. Also wir haben uns halt darüber unterhalten, wie sie den Sex empfindet, zum Beispiel bei den sie da hat oder wie ihr Leben ist und ihre Familie. Okay, aber das ist ja eine große Anschuldigung, die da ausgesprochen wird. Richtig. Richtig, das ist eine große Anschuldigung auf jeden Fall. Ich, aber du glaubst... Ich habe halt das Gefühl, dass sie auf jeden Fall ein moralischer Mensch ist und dass sie... Also sie könnte auch einfach nichts sagen oder vielleicht, man könnte jetzt annehmen, ja, sie hätte vielleicht einen Hass gegen diesen Mann, wegen irgendeiner, aber dann könnte sie ja auch irgendwie das wirklich öffentlich machen und nicht so versteckt irgendjemandem sagen, sondern... Ja, Moment, sie ist ein sehr moralischer Mensch. Was sagt sie denn dann dazu, was dieser Mann macht? Ja, sie findet es schlimm und deshalb hat sie es mir auch erzählt, weil sie quasi will, dass was passiert, aber sie will nicht da reingezogen werden. Ja, aber das geht ja dann mal nicht ohne sie. Weil sie ist ja dann, wenn die Sache stimmen würde, ja, dann kann ja immer noch der Mann sagen, die spinnt, die das ist eine Denunziation. Richtig, das habe ich nie gesagt. Genau. Aber wenn überhaupt ein Zeuge da ist, dann ist sie es. Du nicht. Sie. Ja, richtig. Sie hat halt kein Vertrauen gegenüber der Polizei. Also sie kommt aus einem Land, wo man das nicht hat. Gut, aber dann bist du ja da und kannst sagen, dass man in diesem Fall zu unserer Polizei sehr wohl Vertrauen haben kann. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe persönlich auch nicht so viel, aber das müssen wir auch nicht lassen. Können wir auch lassen. Also ich denke, sie hat halt kein Vertrauen dazu und ich kann dieses Vertrauen irgendwie nicht einfach injizieren oder so. Na gut, aber wenn du die Sache ernst nimmst, dann kannst du jetzt nicht da sitzen und sagen, okay, unsere Polizei ist auch böse und nee, gar nichts machen. Ich war auch schon bei der Polizei und habe mit denen gesprochen. Und die haben mir halt gesagt, sie wären ziemlich eiskalt da, dass sie also, sobald ich jetzt gehen würde und sozusagen mehr sagen, also sobald ich jetzt sozusagen die Karten auf den Tisch lege, alle, dass sie mich sofort mehr oder weniger zu zwingen würden, alles zu sagen, was ich weiß. Und ich weiß dann halt, was passieren wird, ist, dass das Mädchen sagen wird, nee, ich weiß darüber jetzt nicht, das war eine erfundene Geschichte oder so. Und das ist dann halt auch wieder kontraproduktiv, weil dann ist nichts passiert quasi. Wenn ihr in einem Verein arbeitet, meistens sind ja solchen Vereinen auch juristische Beistände angeschlossen, dann unterhalte dich doch mal mit einem Anwalt darüber, wie man das am geschicktesten macht. Ja, wahrscheinlich ist das eine gute Idee, ja. Das würde ich machen. Es wird kein Weg daran vorbeigehen. Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so laienhaft, dass sie eine Aussage macht. Wie gewichtig diese Aussage ist, oder was dann passiert, wenn er es abstreitet, weiß ich nicht. Ob da überhaupt was in Gang gesetzt wird, irgendwelche Untersuchungen, keine Ahnung. Das kann ja alles ein Anwalt erklären, wie man das am besten macht und am geschütztesten auch macht für sie. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt. Also wenn, ich sag's nochmal, wenn du wirklich glaubst, dass es stimmt, ja, immer das vorausgesetzt. Es kann auch sein, dass das eine Räuberpistole ist. Man weiß es nicht. Kann sein. Man weiß es nicht. Wenn du von außen, dass es stimmt, dann finde ich schon, dass auch du die moralische Pflicht haben solltest, da jetzt Hebel in Bewegung zu setzen, dass da Ermittlungen in Gang kommen. Denn auf jeden Fall. Schwerwiegendste Straftaten, über die wir da gerade gehört haben, diese Anschuldigungen. Ja. Also so würde ich es dir jetzt empfehlen, Jonathan. Ja. Ein guter Ansprechpartner in dem Fall ist übrigens auch noch der Weiße Ring. Den Weißen Ring könntet ihr auch mal ansprechen. Die sicher auch Ideen haben, wie man in solchen Fällen vorgeht. Da können wir dir gerne gleich noch eine Kontaktnummer geben und Kontakt herstellen. Ja? Ja. Du bist zögerlich? Ja, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, wie ich das anstellen soll. Also deshalb rufe ich auch an, weil ich einfach so eine, ja, okay, aber jetzt, das gefühlt habe. Okay, aber jetzt habe ich schon eine Idee, ja. Ja, genau. Also damit machst du ja zunächst erstmal nichts falsch, wenn du mit einem Anwalt sprichst, wenn du mit dem Weißen Ring sprichst. Das sind ja erstmal Informationsgespräche und daraus wird dann schon mit fachkundiger Beratung irgendwas Vernünftiges rauskommen. Stimmt. So, Jonathan, bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns noch versorgt mit den Infos zum Weißen Ring in deiner Umgebung. Und ja, den Rest musst du dann halt selbst organisieren. Darf ich noch was sagen? Mhm. Also das mit dem Kinderschein, da finde ich die eine schlimme Sache, aber was ich noch auch mindestens genauso schlimm finde, ist, dass halt ganz viele dieser Prostituierten gezwungen werden, dazu anzuschaffen. Mhm. Und also entweder mit Gewalt oder halt zweitens mit den Umständen in ihrem Land, wo sie halt keine andere Möglichkeit sehen, irgendwie Geld zu verdienen, als wirklich in die Prostitution zu gehen. Finde ich alles sehr wichtig, Jonathan. Finde ich einen guten Hinweis. Ich würde es vielleicht sogar vorschlagen, dass wir das nochmal in dieser Thematik nochmal aufgreifen, wenn wir da vielleicht uns noch ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten, denn du bist gut informiert. Ja. Ja? Okay. Ich wollte es nur nochmal sagen, dass man das nicht vergisst, weil ich das wirklich sehr wichtig finde. Absolut. Sonst danke ich dir für das Gespräch. Und sehr gerne, Jonathan. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Genau. Gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:35 haben wir. Und hier ist Thomas und Thomas ist 35 Jahre alt. Hallo, Thomas. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Thomas. Ich grüße dich. Thomas, geht's? Ja, es geht darum, dass ich schwerwiegende familiäre Probleme habe diesbezüglich, was meinen Vater betrifft. Ne? Was ist da los? Ja, das ist so. Also ich werde eigentlich seit Kindesbeinen von meinem Vater eigentlich zur Sau gemacht. Entschuldigung, dieses Wort. Also er traut mir nichts zu. Ich bin nichts. Ich habe nichts. Ich kann nichts. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ich habe auch noch eine Schwester und eine Mutter, die so ja ein bisschen mehr zu meinem Vater halten als zu mir, weil ich bin auch aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung schwer beschädigt. Also ich habe auch einen schwer beschädigten Ausweis. Mhm. Und was für eine Behinderung hast du? Seit Kindesbeinen habe ich diese Behinderung. Das ist eine frühkindliche Hirnschädigung, die sich damals, wo ich kleiner war, halt dadurch geäußert hat, dass ich halt manchmal man würde früher sagen, hätte man gesagt, gestört. Also so eine Art Impulsdurchbrüche, also ein auffälliges Kind gewesen bin. Ne? Und aber körperlich, du kannst dich bewegen? Körperlich kann ich mich bewegen, alles nur eben psychisch habe ich eben große Probleme. Und das ist nach wie vor bis heute so? Das ist nach wie vor und, bis heute und wie so. Äußert sich das heute? Also es ist so, ich war ja auch vor Jahren in psychologischer Behandlung, bin jetzt nicht mehr dort in psychologischer Behandlung, weil sich das jetzt eingepegelt hat, weil ich bin auch älter geworden und habe das auch im Griff. Nur das Problem ist eben, dass ich absolut kein Selbstbewusstsein habe, weil mein Vater, sobald ich zu meinem Vater gehe, ich wohne ja nur 5 Minuten... Okay, das vertiefen wir nochmal. Ich wollte nochmal wissen, wie sich die Gehirnschädigung von damals heute noch zeigt. Naja, das ist so, dass ich, vor gewissen Lebenssituationen Angst habe und auch Probleme zu lösen oder auch auf Frauen zuzugehen oder überhaupt. Also das und das wird natürlich noch durch die Sache meines Vaters gestärkt. Das glaube ich. Wenn er dich dann so behandelt und du eh schon da angeschlagen bist in dieser Hinsicht, ist das natürlich ganz schlimm. Das ist wirklich so, Jürgen, und es ist, ja. Ich wohne nur 5 Minuten entfernt von meinem Vater und lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Gehst du denn oft, du sagst von meinem Vater, lebt deine Mutter mit dem Vater zusammen? Ja. Wir sind auch schon über 30 Jahre verheiratet. Wie verhält sie sich denn dir gegenüber? Naja, also wenn ich mit meiner Mutter alleine bin, kann ich mit ihr gut reden. Aber letztendlich entscheidet sie sich auch immer für den Mann. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie mich runtersaut. Sie versucht immer irgendwie auf meinen Vater einzuwirken. Aber mein Vater, ja. Aber sie hat es immer, also wenn sie dabei war, und das war wahrscheinlich 1000-mal der Fall, wenn er dich fertig gemacht hat, dann schreitet sie nicht ein, haut nicht auf den Tisch und sagt, jetzt aber Schluss hier. Das macht sie manchmal, aber sie hat ja keinen Einfluss drauf. Und mein Vater macht sie jetzt so geschickt, wenn andere Leute dabei sind, hält er sich zurück. Und sobald meine Mutter weg ist, geht es los. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie er dich runtermacht? Gibt es da vielleicht? Ja, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Naja, du wolltest jetzt abnehmen, das schaffst du sowieso nicht. Ja, eine Freundin, die Frauen, die ekeln sich doch vor dir, wenn sie dich sehen und sowas alles. Und wenn man meinen Vater direkt darauf anspricht, also ich beschwere mich bei meinem Onkel oder bei Freunden, dann stimmt das nicht. Dann stellt er mich hin wie ein Lügner. Mhm. Und ich stehe dann letztendlich da. Gab es auch körperliche Übergriffe? Hat er dich geschlagen als Kind? Ja, er hat mich früher geschlagen, sehr oft auch mit Gegenständen und so. Vor allem, wenn ich in der Schule mal irgendwie eine Eintragung hatte, weil ich mich halt mal, ja, wie gesagt, mit anderen angelegt habe. Ich meine, jeder Junge oder jedes Kind hat mal irgendwie in der Schule was verbrochen. Mhm. Ja, auf Deutsch gesagt, ich habe mir manchmal fast schon in die Hose gemacht, wenn ich wusste, jetzt komme ich nach Hause, dann... Jetzt wohnst du 500 Meter von zu Hause entfernt, sagst du, hast deine eigene Wohnung? Naja, ungefähr so, ja, 5, 6 Kilometer ungefähr. Naja, okay. Ja. Da ist deine Wohnung, lebst da alleine, gehst du einem Beruf nach? Ich gehe keinem Beruf nach, weil ich bin, wie gesagt, erwerbsunfähig auf Basis der Grundsicherung, weil ich das psychisch nicht mehr schaffe. Ich habe eine Ausbildung habe ich gemacht zum Zierpflanzengärtner. Ich habe auch... Zum was? Zum Zierpflanzengärtner. Also das ist ein Zierpflanzengärtner ist, der im Gewächshaus arbeitet und Pflanzen eintopft und sowas. Das habe ich gelernt. Ja. Und auch abgeschlossen? Auch abgeschlossen, ja. Und dann habe ich nochmal eine Umschulung gemacht zum Museumsführer, wo ich im Museum so ein bisschen was führe und den Leuten erkläre zur Geschichte des Hauses oder der Umgebung. Aber ich kann das psychisch nicht mehr machen aufgrund der ganzen Situation. Würdest du sagen, ist der Hauptgrund, dein Hauptproblem, deine Hauptlast auf deiner Seele der Vater? Unter anderem ja, weil alles, was ich im Leben versuche anzupacken, diese Zustände oder diese Erfahrungen partizipieren ja immer noch davon. Ja, weil das heißt, wenn dein Vater plötzlich nicht mehr da wäre, könntest du dir vorstellen, ein besseres Leben zu führen? Das ist schwierig zu sagen. Also ja, wenn mein Vater nicht da wäre, wenn ich wegziehen würde, das hatte ich oft schon vor, aber das ist aufgrund meiner Situation nicht möglich. Also die Ämter sagen, sie sind Grundsicherungsempfänger, sie könnten zwar umziehen, aber sie müssen die ganzen Mittel alleine tragen. Aber du könntest ja zum Beispiel entscheiden, auch wenn ihr nur einen Kilometer auseinander wohnt, dass du da gar nicht mehr hingehst. Ja, das Schlimme ist, dass ich ja in meiner Stadt eben auch keine Kontakte habe. Ich habe eben Kontakte immer 200 Kilometer, 250 Kilometer weg, weil ich habe meine Ausbildung, von der ich vorhin sprach, nicht in meiner Stadt, sondern in einer anderen Stadt gemacht. Und da habe ich die Leute kennengelernt. Und wenn du in diese andere Stadt ziehen würdest, wäre das mit Kosten verbunden, die du nicht tragen kannst? Ja, erstmal das und dann ist es auch so, dass ich habe auch eine Betreuerin in Cottbus, da wohne ich, das ist eine sehr nette Dame, die sich auch um mich bemüht, aber das Problem ist eben, in einer anderen Stadt ist es eben immer so, dass ich dann mich neu einfinden müsste und dann habe ich ganz, ganz große Angst vor den Mitmenschen. Aber dennoch, auch wenn du sagst, du hast nicht so viele Freunde oder kaum Leute in deiner Stadt, in der du jetzt, also in Cottbus, warum gehst du überhaupt noch zu deinen Eltern nach Hause, wenn das so schwer besetzt ist? Naja, weil man denkt ja, man hat immer noch Eltern und ich bin ein Mensch, der sich selbst auch ein bisschen Kraft gibt und sagt, glaub an das Gute im Menschen und gehe deswegen immer noch hin. Und ja, das Gute. Ich sag jetzt mal was Ernüchterndes, Thomas. Wie du mir das jetzt schilderst und du klingst sehr angeschlagen, sehr traurig und sehr fertig. Ja. Da würde ich jetzt nicht mehr an das Gute in deinem Vater glauben. Ich sag's mal so hart. Wenn der mit dem Jungen so umgegangen ist, sein ganzes Leben, bis heute, vor allen Dingen mit jemandem, der so ein bisschen schwerer hat, als andere Kinder und andere Menschen, gehört dieser Mann einfach geschnitten. Das haben ja schon viele gesagt, mit meinem Vater zu brechen. Nur das Problem ist, der Rest der Familie, was jetzt Onkels, Tanten und auch Cousins und Cousinen betrifft, die wehren sich auch ein bisschen und sagen, zu meinem Vater, der übrigens auch noch dein Namensvetter ist, der heißt auch Jürgen. Und die, da sagt zum Beispiel meine Cousine, du bist ja selber dran schuld, dass, in den Augen meines Vaters ist ja aus mir nichts geworden oder dass ich es eben noch schwerer habe, wie ich schon habe. Aber dann ist mein Vater eben, der blockiert dann und redet dann mit den Personen nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man etwas finden muss, dass du in deiner Stadt Cottbus Freunde findest. Das finde ich, find ich extrem wichtig. Und also es ist so, die Freunde, die ich habe, bin ich froh, dass ich habe die beiden, dass ich auch mit meinem Ausweis kann ich übrigens auch bundesweit Zug fahren. Mhm. Also jetzt außer ICE und IC kann ich alle Regionalzüge und öffentlichen Verkehrsmitteln kostenfrei unentgeltlich nutzen, plus einer Begleitperson. Okay, das ist so wichtig. Dadurch fahre ich natürlich immer viel weg. Aber der größte Wunsch, den ich hätte, ist eben eine Freundin. Die letzte Beziehung liegt auch schon 10 Jahre zurück. Gut. Also Thomas, ich finde, man muss das sehr, sehr vielschichtig angehen. Zum einen fände ich es sehr richtig und sehr wichtig, wenn du in eine Therapie gehen würdest, um erstmal mit den ganzen Erniedrigungen, die man dir angetan hat, klarzukommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist dann auch, das kann man auch in der Therapie dann erörtern, wie das am besten geht, dass du gute soziale Kontakte aufbaust. Und das Dritte ist, dass du zunehmend weniger Kontakt, am besten bald gar keinen Kontakt mehr zu deinem Vater hast. Das sind die drei Säulen, die man schaffen muss. Mhm. Wie das jetzt, ich weiß, das ist schwierig und das überfordert einen vielleicht auch, wenn man das alles im ersten Moment so hört. Deswegen möchte ich jetzt, dass in Ruhe... Du hast ja recht, das ist so. Ja, deswegen möchte ich jetzt in Ruhe, dass du in Ruhe mit meiner Psychologin das mal beraten kannst, wie ihr das und wie du das angehen könntest. Aber es muss was passieren. Und das Ziel muss sein, Thomas, dass du wegkommst von deinem Vater. Weil der ist maßgeblich mit daran schuld, dass es dir so schlecht geht. Glaube ich. Da hast du recht. Es kommen natürlich noch einige Schläge dazu. Aber das ist eben so, dass mein Vater auch immer wieder den Kontakt zu mir sucht. Oder zumindest meine Mutter, warum meldest du dich denn nicht? Ja, da muss man immer so, als ob nie was passiert wäre. Da muss man Strategien lernen, eben auch Nein zu sagen. Nein ist manchmal ein sehr wichtiges und gutes Wort. Das habe ich auch schon gemacht, aber das kommt mir immer teuer zu stehen in der ganzen Familie. Wer auch denn das mal im Hintergrund weiter, okay? Alles klar. Thomas, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Selbst, ne? Dankeschön. Ja. Schöne Grüße nach Cottbus. Tschüss. Danke. Tschüss. Und ich sage herzlich willkommen zu Lisa. Lisa ist 20. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Hallo, Lisa. Weswegen rufst du an? Ja, also das Thema ist, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich bin Konvertitin. Das heißt, ich bin zum Islam konvertiert vor 2 Jahren. Konvertitin? Ja, also von was zu was? Ich war vorher katholisch, jetzt bin ich Muslimin, also sunnitische Muslimin. Mhm. Warum hast du gewechselt? Also ich komme aus einer sehr religiösen Familie und ich habe mich schon immer sehr viel mit Religion auseinandergesetzt. Und ich habe auch natürlich auch muslimische Freunde gehabt. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, so dass der Glauben, in dem ich lebe, das war für mich nicht so, dass ich bin damit einfach nicht mehr glücklich geworden. Das war für mich auch ganz, ganz schlimm, weil ich sowieso so einen engen Bezug zum Glauben hatte. Und das war ein Gefühl, als würde jemand den Boden unter den Füßen wegreißen. Das war ja nicht so, ich sag von heute auf morgen so, bam, ich bin jetzt Muslimin. Mhm. Eins nach dem anderen. Was hat dir denn gefehlt im oder am christlichen Glauben? Die Stellung der Frau im Glauben, das war für mich ganz großes Thema. Und die Stellung der Frau scheint dir im Islam jetzt besser zu sein als im Christentum? Ja. Inwiefern? Eigentlich habe ich das nicht angerufen, aber nee, das Ding ist einfach generell das ganze Konstrukt vom Glauben aus. Das ist im Islam, meiner Meinung nach, kann mich damit viel mehr identifizieren. Und im Islam ist es halt so, da ist die Frau etwas Wertvolles, etwas, was man beschützen muss, weil egal, wie alt ein Mädchen im Islam ist, wenn sie eine Tochter ist, sie öffnet die Türen zum Paradies für ihren Vater. Wenn sie eine Ehefrau ist, vervollständigt sie die Hälfte der Religion für den Ehemann. Und wenn sie eine Mutter ist, dann liegt das Paradies unter ihren Füßen. Und also ich sehe jetzt im Christentum keine Diskriminierung der Frau. Nein, das war es auch nicht. Das ist, es war ja nicht dieser eine Punkt, dass ich gesagt habe, deswegen jetzt. Das ist einfach, ich habe einfach in diesem Glauben eine ungeheure Liebe gefunden. Mhm. Und deswegen meine Familie, die sind ja auch wirklich Christen. Und ich habe gegen keine Religion was. Und ich verstehe auch Christen, wenn die sagen, ich bin in dieser Religion bin ich glücklich. Alles schön, alles super und ich bin mit dieser Religion glücklich. Deswegen ist es einfach Glaube. Entweder glaubst du daran oder du glaubst nicht daran. Ja, deswegen frage ich ja, um zu verstehen, warum man mit der einen Religion nicht glücklich ist, aber mit der anderen dann glücklich wird. Jetzt hast du das mit der Frau erklärt. Fühlst du dich denn gleichberechtigt in deiner Religion als Frau? Wenn man es vom religiösen Standpunkt aus sieht, ja. Und von welchem Standpunkt aus könnte man es noch sehen? Vom rechtlichen Standpunkt aus? Hast du die gleichen Rechte wie ein Mann? Würde ich. Ja, das ist. Muss man ein bisschen differenziert betrachten. Welche Rechte, erklärst du es mir netterweise, welche Rechte hast du nicht? Das fällt ja spontan nicht ein, wie ich es richtig nicht haben könnte. Darfst du dich genauso verhalten und bewegen wie ein Mann in deinem Alter? Für den Mann und für die Frau gelten die gleichen Regeln, ja. Okay. Was ist noch für dich interessant am Islam? Wenn man ganz, ganz klar war es der Prophet, also Mohammed sallallahu alaihi wasallam, das war ganz, ganz, ganz, ganz toll für mich. Das ist, weil ich mich auch sehr viel mit seinem Leben auseinandergesetzt habe. Und weißt du, das ist wirklich so. Und dann alle, für alle Muslime ist das ja, sollte es ja mit einer der wichtigsten Menschen im Leben sein. Und was mir im Islam halt auch gefällt, ist, Jesus ist nach wie vor ein Prophet. Mhm. Und das war mir auch ganz wichtig, weil das war ja auch, natürlich bei Christen ist das auch eine große, große Bezugsperson. Und das wollte ich nicht verlieren. Im Islam verliere ich das nicht. Jesus ist nach wie vor noch mein Prophet. Mhm. Gut, Jesus ist ja im Islam auch ein Prophet. Aber genau. Was hat Mohammed, was Jesus nicht hat? Dass er der letzte Prophet ist, der von Gott gesandt wurde. Aber Jesus war nach christlicher Vorstellung Gottes Sohn sogar. Ja, das ist im Islam eben nicht. Und genau das war auch mit ein Punkt, dass ich gesagt habe, das kann so nicht stimmen. Warum kann es denn dann stimmen, dass Mohammed ein Prophet ist? Was ist daran wahrer? Was ist daran wahrer? Jeder Prophet, der kam ja mit einem Wunder. Und Jesus, der konnte ja Menschen heilen. Und das Wunder, was Mohammed mitgebracht hat, war ja eben der Koran. Weil es ist ja mal so gewesen, zur Zeit, als der Islam entstanden ist, da gab es auch sehr viele Dichter und die konnten sich sehr schön ausdrücken. Mhm. Und Mohammed wurde auch vorgeworfen, du denkst dir das selber aus. Aber auch im Koran steht, wenn ihr den Glauben, also das ist jetzt, ich kann das nicht eins zu eins übersetzen, aber so vom Sinn her. Wenn ihr denn meint, dass das von Menschenhand geschrieben wurde, dann bringt Leute und die sollen eine Sura, das heißt es ja im Koran, ne? Oder auch nur einen Vers bringt, der dem ähnelt. Aber das ist ja nie passiert. Mhm. Gut. Ich will kommen nochmal auf die Frau zurück. Trägst du ein Kopftuch? Ja. Trägst du ein Kopftuch oder eine Burka oder wo ist die Grenze? Im Moment trage ich Kopftuch, aber ich habe auch Freundinnen, die ihr Gesicht halt auch bedecken. Wie findest du das, wenn das Gesicht komplett bedeckt wird und nur die Augen rausgucken? Also ich persönlich, weil es trage ja meine Freundin, also ich habe da irgendwie gar keinen richtigen Bezug zu, weil ich sitze mit denen, ich gehe die besuchen, ich sehe sie ja die ganz normal Alltagsklamotten, das ist ja wie eine Jacke, die ziehst du an, geh mit mir raus. Also ich finde es völlig okay, das kann doch jeder anziehen, wie er das, kann doch jeder halten, wie er möchte. Ich finde das völlig okay. Mhm, ja. Ist doch schön, wenn sie das machen. Ich finde es nicht völlig okay, weil da ist für mich wirklich die Grenze gezogen in unserer westlichen Welt. Was ist mit dem Kopftuch? Warum trägst du das Kopftuch? Aus religiöser Überzeugung. Was für eine religiöse Überzeugung ist das? Warum trägt ein junger Mann kein Kopftuch? Weil er keine Mütze. Warum muss der nicht immer eine Mütze tragen? Machen viele Muslime. Ja, aber ich... Das sieht man aber häufig, dass die halt in diesen weißen Hemden und diesen weißen Hosen auch die passende Mütze dazu tragen. Ja, aber es ist ja nun verbreiteter bei der Frau und auch eher gesellschaftlich relevant als denn bei Männern. Warum trägst du das Kopftuch? Weil meine Religion mir das vorschreibt und weil das meine religiöse Überzeugung ist. Ich will es ja nur verstehen, ich will dich ja gar nicht angreifen. Was ist das für eine religiöse Überzeugung, dass man die Haare verdecken muss? Es sind ja nicht nur die Haare, es geht ja auch um den Hals. Also, okay, warum muss der Hals verdeckt werden? Weil eine Frau, die ist schön. Und eine Frau, die soll sich nicht zur Schau stellen. Warum nicht? Weil Gott hat die Frauen doch schön gemacht. Warum darf man dann die schöne Frau nicht sehen? Ja, weil die Schönheit einer Frau ist nur für den Ehemann. Das ist aber... warum? Warum darf kein anderer Mann die Schönheit einer Frau sehen? Ja, das hat für mich hat einfach was damit zu tun. So, ich arbeite auch, mache ja auch eine Ausbildung. Und das, was ich sage und auch meine fachlichen Kompetenzen, darauf möchte ich reduziert werden. Und ich habe es ja wirklich erlebt, wie es ist, mit Kopftuch und ohne Kopftuch. Und gerade, ich arbeite in meinem Beruf, es ist immer so, man kriegt immer so, ja, Pipi, ja, hier, ja, nein. Ich bin deine Arbeitskollegin. Kann man auch sagen, dass das eine Diskriminierung der Frau ist, dass sie eben nicht so sein kann, wie sie eigentlich will. Die Schönheit des Mannes könnte ja auch verhüllt werden. Warum darf man die Schönheit des Mannes sehen? Ein Mann, der hat auch islamische Kleidungsvorschriften. Das wird nur leider nicht in der heutigen Gesellschaft leider nicht mehr so gelebt. Aber auch für einen Mann ist es genauso wie die Frau, der hat genauso Kleidungsvorschriften. Der darf auch keine Kleidung tragen, die figurbetont ist. Und das Kopftuch, das ist halt das, was immer auffällt. Aber es geht nicht nur ums Kopftuch. Es geht darum, deine ganze Figur soll zu nehmen. Man soll deine Körperkonturen sollen man nicht sehen. Das Kopftuch ist ja quasi nur so der Rest von oben drauf. Es geht ja um das Ganze. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass das wirklich das Symbol der Diskriminierung der Frau im Islam ist. Das Kopftuch, mit dem Kopftuch fängt es an, mit der Burka hört es auf. Aber du hast das jetzt für dich erklärt, wie du das siehst. Lisa, wie ist das denn in deiner Familie? Du hast gesagt, du kommst aus einer sehr religiösen katholischen Familie. Wie haben denn jetzt deine Eltern darauf reagiert, dass du konvertiert bist? Ja, also mit meinem Vater habe ich mich davor schon nicht so gut verstanden. Der spricht es nun mal leider nicht mehr mit mir. Und meine Mutter, die hat das, ich habe ihr das gar nicht so direkt gesagt, die kam dann selber drauf, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass ich mich damit auseinandersetze und das sehr interessant finde. Und dann war ich sie besuchen. Und dann hat sie jetzt Essen gemacht und sie sagt, willst du auch was essen? Ich habe gesagt, was essen lassen? Und sie so, ja, Schwein. Meinte, nee, möchte ich nicht. Meinte, sagt, bist du jetzt Muslimin? Und ich so, ja. Also ist alles klar. Und du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen. Man muss sehr konzentriert zuhören, um dich zu verstehen. Also die Mutter hat dir Schwein angeboten und hast du gesagt, das isst du nicht. Genau, und dann hat sie gesagt, bist du jetzt Muslimin? Ich habe gesagt, ja. Und sie sagte dann so, ja, toll, super. Also sie war nicht begeistert, aber sie hat akzeptiert. Hast du Geschwister noch? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist 18, und eine ältere Schwester, die ist 25. Ist das wahrscheinlich auch unter den Geschwistern ein großes Thema, wenn die Schwester konvertiert ist? Was sagen die beiden dazu? Also, meine Schwester studiert Medien- und Kulturwissenschaft, also für sie war es gar nicht so schlimm. Sie hat mich gefragt, willst du Kopftuch tragen? Ich sag so, ja. Und sie so, das wird dir ungewohnt, dich mit Kopftuch zu sehen. Ende. Also, mein kleiner Bruder, der redet da nicht viel mit mir drüber. Das ist halt so, ja, sie macht das halt, ist in Ordnung. Und der Bruder? Das sag ich ja. Mein Bruder hat so er hat da gar nicht das Interesse für. Er sagt halt so, ja, ist halt jetzt so. Macht sie, ist in Ordnung. Nun waren doch wahrscheinlich auch viele Freundinnen, mit denen du früher eng befreundet warst, oder auch andere Leute, waren doch sicher auch sehr überrascht darüber. Ja, total. Hattest du zu der Zeit einen Freund? Nein. Hast du jetzt einen Freund? Ich bin nicht verheiratet. Ah, also Freund, Männer nur, wenn man den heiratet. Genau. Warum? Ja, wie erkläre ich das jetzt? Was will ich denn mit anderen Männern zu tun haben? Na, du könntest dich doch verlieben und du könntest doch Erfahrungen sammeln. Du musst doch nicht gleich jeden heiraten, in den du dich mal verliebt hast. Das ist doch völlig natürlich. Ja, aber ich will ja nur den. Ich finde ja den gut und ich will ja auch nur den. Mhm. Und das auch bevor ich Muslimin war. Ich habe mit 16 schon ihm erzählt, ich will heiraten. Und du darfst auch vorher keine sexuellen Erfahrungen sammeln? Nein, habe ich, aber es war ist bei Christen ja genauso. Ja. Ja, nicht bei allen Christen, nur bei den Hardcore-Christen. Lisa, die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast und erzählt hast von dir. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir alles Gute und auf das der richtige Weg für dich ist. Alles klar. Tschüss, Lisa. Ciao. In der Technik, Uwe von Betterei. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann.